So, liebe Leute, schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Also ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist die Inka und Inka ist 52. Hallo Inka. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, meine Situation, meine Lebenssituation ist ein ziemlich schwieriger. Mein Lebensgefährte ist schwer behindert durch eine Hirnblutung. Ja, wir sind völlig isoliert seitdem, seit fast 4 Jahren. Ja. Er selber kann gar nicht mehr sprechen. Die Kommunikation mit ihm ist sehr schwer. Muss er im Bett liegen? Ist er bettlägerig? Nein, bettlägerig nicht. Er wird vom Pflegedienst morgens rausgeholt, ist dann mehr oder weniger auf dem Sofa, bis ich nach Hause komme. Also er kann sich schon ein bisschen bewegen, das geht? Ja, ein bisschen bewegen kann er sich, ja. Kann er alleine zur Toilette gehen? Inzwischen ja. Er kann nicht sprechen, aber kannst du mit ihm in einer anderen Form kommunizieren? Ja, ich kann mit ihm kommunizieren. Das ist sehr schwer allerdings. Ich verstehe ihn nicht immer, aber... Ist er denn geistig ganz präsent noch nach der Gehirnblutung? Geistig präsent ist er, obwohl er sehr schnell ermüdet und die Konzentration, die lässt auch sehr schnell nach. Also ja, du sagst... Ja, du sagst, das war vor 4 Jahren, als er die Gehirnblutung bekommen hat. Ja, sagst du. Bitte? Du hast gesagt, das war vor 4 Jahren, als er die Gehirnblutung bekommen hat. Ja. Wie war das damals? Die Blutung selber, wie das war, oder? Nee, in welcher Situation ist das passiert? In einer sehr intimen Situation. Intimen Situation? Ja. Was heißt das? Bei der schönsten Nebensache der Welt ist es passiert. Also, ihr habt miteinander geschlafen und während des Sex ist es passiert? Ist es passiert, ja. Ja. Und was hast du da bemerkt bei deinem Freund, bei deinem Partner? Er ist zusammengebrochen. Er hatte einen epileptischen Anfall. Das habe ich aber so nicht einschätzen können, weil mir das völlig fremd war. Am Zucken, am Röcheln und ich habe dann direkt gesehen, dass die Situation sehr ernst war und habe sofort einen Notruf abgegeben. Hatte er irgendwelche Medikamente eingenommen? Nein. Nichts, gar nichts? Nein, nichts, nein. Das ist ja auch eine verrückte Sache, dass man mitten in einer solchen, eigentlich sehr schönen Aktion dann so ein Unglück erfährt. Ja, er hatte Bluthochdruck, unbehandelt, weil er auch nicht er ist einfach nicht zum Arzt gegangen und der Bluthochdruck hat es dann ausgelöst. Also abgesehen von dem Bluthochdruck, was natürlich immer ernst zu nehmen ist, aber sonst hatte er keine weiteren Erkrankungen gehabt. Nein, hatte er nicht. Wie alt ist dein Partner, Inka? Inzwischen 45. Du hast gerade gesagt am Anfang, ihr seid und lebt jetzt völlig isoliert. Was genau bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass wir noch keine Kontakte mehr haben, außer meine Familie jetzt, meine Kinder, meine Eltern. Es sind einfach für uns hier zu Hause keine Kontakte mehr. Also wir haben keine Besuche, mit ihm rausgehen ist sehr, sehr schwer. Wir leben einfach isoliert. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen schon? Das wären jetzt 10 Jahre. Ja. Das heißt, ihr habt gemeinsam keine Kinder? Nein, gemeinsam nicht. Wie erklärst du dir das, dass die Leute, oder anders gefragt, waren vorher mehr Leute in eurem Umfeld? Ja, natürlich. Ja, sicher. Klar. Es gab einen intakten Freundeskreis, Bekanntenkreis. Ja, auf jeden Fall. Es sind nur noch so Pflichtbesuche. Einmal im Jahr lässt sich irgendjemand blicken Sagen wir es mal. Wütend darüber, unheimlich wütend. Ja, kann man es mal ganz klar ausdrücken? Den Leuten ist die Erkrankung und das Schicksal deines Partners lästig. Ja, und die haben Angst davor. Die wissen damit nicht umzugehen. Das habe ich inzwischen erkannt. Also lästig auch, auf jeden Fall. Aber die wissen auch nicht damit umzugehen. Und ja, das kriegen sich halt zurück. Ja, wie hat sich denn eure Beziehung, ein schweres Schicksal, eine schwere Erkrankung, verändert ja auch immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Wie hat sich eure Beziehung verändert seitdem? Ja, unsere Beziehung hat sich insofern verändert. Ich habe immer Wert drauf gelegt, nicht zu seiner Krankenschwester zu werden. Ja. Das ist mir eigentlich auch gelungen. Aber unsere Beziehung verändert sich jetzt. Ich bin weiterhin berufstätig, muss ich ja auch sein. Er wird eifersüchtig. Er wird sehr eifersüchtig auf die Zeit, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich natürlich arbeiten bin, oder wo ich mal meine Tochter oder meinen Sohn besuche. Reagiert er inzwischen mit Misstrauen drauf und wie merkst du das überhaupt? Er kann es ja nicht ausdrücken, sprachlich ausdrücken. Wie merkst du, dass er eifersüchtig ist? An Gestik und Mimik. Er kann sagen, ah, oder oh, oder ja, so diese Dinge. Ach so, kann ja. Er haben. Und dann mit der Gestik, mit der linken Hand, daran merke ich, wir kennen uns halt gut. Und daran merke ich halt, was er mir sagen will. Was glaubst du denn, du kennst ihn gut, sagst du, was glaubst du denn, wie es in ihm innen aussieht? Wie geht er mit seinem schweren Schicksal um? Er wäre lieber tot. Das glaubst du? Er wäre lieber tot, ja, ich weiß es. Er hat es mir auch klar gemacht und er hat mir ganz oft zu verstehen gegeben, ich hätte ihn damals lieber sterben lassen sollen, statt ihm zu helfen oder einen Notarzt zu rufen. Und, ja. Das hat er dir also nonverbal, also ohne Worte zu verstehen gegeben? Ja. Und auch immer wieder, also nicht nur einmal, immer wieder. Das wiederum stelle ich mir auch sehr belastend für dich vor, wenn du so etwas zu hören oder von ihm mitbekommst, dass er so denkt. Ja, das ist sehr belastend. Mir war, als er damals im Koma lag, war mir das auch klar und ich habe die ganze Zeit gehofft natürlich, dass er aufwacht und die ganze Zeit Angst davor gehabt, vor dem Wachwerden, weil er mir das zum Vorwurf machen wird. Hattet ihr denn vorher mal über einen solchen Fall gesprochen? Ja, ganz, ganz klar und auch Tage vorher noch ganz klipp und klar haben wir darüber gesprochen und er hat immer gesagt, wenn irgendwas passiert, er hat es geahnt, denke ich. Wenn was passiert, bitte lass mich sterben, hilf mir nicht. Gab es denn in der akuten behandelnden Situation im Krankenhaus, gab es da einen Moment, wo man dich vor die Frage stellte, Maschinen ausstellen oder anlassen? Nein. Da habe ich mich komplett rausgezogen. Da ist dann der Bruder von ihm involviert gewesen. Also besteht deine Schuld in dicken Anführungszeichen, so wie er es vielleicht empfindet, darin, dass du einen Rettungswagen angerufen hast? Das habe ich jetzt nicht. Also besteht deine Schuld, so wie er es vielleicht empfindet, Schuld in Anführungszeichen, darin, dass du einen Rettungswagen angerufen hast? Wenn du ihn nicht angerufen hättest, wäre er vielleicht dann verstorben in der Wohnung. Ja. Er spricht mich nicht direkt schuldig, aber den Vorwurf macht er mir. Wie gehst du denn damit um? Das ist doch ein enormer Druck, der auf dir liegt. Ja. Ich sag ihm dann immer, ich hätte ja auch die Zimmertür zumachen können und am nächsten Morgen gucken können, ob du noch zappelst und verlasse dann den Raum. Also ich ziehe mich aus dieser Situation raus. Glaubst du denn im Nachhinein, dass du richtig gehandelt hast? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sehe ich auch so. In der Situation muss man das machen, natürlich. Ja, okay. Glaubst du denn, dass sich sein Gemütszustand in diesen 4 Jahren überhaupt nicht verbessert hat, vielleicht sogar verschlechtert hat? Also verschlechtert will ich nicht sagen, verbessert auch nicht, nein. Gibt es denn etwas, woran er auch noch Freude hat, soweit du das beurteilen kannst? Ja. Was denn? an meinem Kater. Ach. Mein Kater liebt ihn abgöttisch, ist total auf ihn fixiert und er auch auf ihn. Aber das ist auch wunderbar, dass es das gibt. Ja. Das muss ihm doch auch eine gewisse Lebensfreude, ein bisschen Lebensfreude und einen kleinen Trost auch geben können, dass das Tier da ist für ihn. Ja, gibt es ihm auf jeden Fall. Und der Kater ist sehr sensibel und spürt vorher, wenn epileptische Anfälle kommen oder so, das spürt der Kater und... Ach, das gibt es immer noch. Er kriegt immer noch Anfälle. Mhm. Ja, ja, die gibt es immer noch. Er ist halt dem Epileptiker auch. Ah, ja. Und der Kater spürt das. Der hat auch vorher die Hirnblutung gespürt. Der ist vorher, 2 Tage vorher nicht mehr zu ihm hingegangen, hat sich von ihm nicht anfassen lassen und... Wie merkwürdig. Aber sowas gibt es natürlich alles. Ja. Ich würde dir, und ich möchte dir sehr dringend raten, Inka, das ist eine sehr, sehr schwere und schwierige Lebenssituation, in der auch du lebst, dass du dir von außen Stabilität holst und Hilfe holst, damit du das alles gut schaffst. Ja. Hast du darüber mal nachgedacht, das zu tun? Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wer mir da helfen kann. Also anfangs habe ich das nicht so gesehen, aber inzwischen sehe ich es einfach so, dass ich auch die Beziehung zu meinen Kindern, ja, die ist da natürlich, aber das wird alles immer weniger. Ja, und das darf nicht passieren. Das darf bei aller Zuneigung und Liebe natürlich nicht passieren. Nein, das darf es nicht. Du sollst für deinen Partner natürlich da sein, musst es auch, aber du darfst auch dich und deine Gesundheit und dein Leben nicht ruinieren dabei. Meine Psychologin Sabine hat das Gespräch mitgehört. Ja. Sabine wird dich jetzt gleich anrufen, ich bitte dich aufzulegen und sie wird dich beraten, was du tun könntest. Es gibt eine ganze Menge, was man tun kann und ich wünsche dir, dass du da den richtigen Weg findest. Ja, danke schön. Liebe Inka, du legst bitte auf und schöne Grüße an deinen Partner. Und euch beiden wünsche ich von Herzen alles Gute. Wir melden uns gleich. Dankeschön, Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So. Wir machen weiter mit Jasmin. Und Jasmin ist 32. Guten Morgen, Jasmin. Hallo, Domian. Jasmin, was ist dein Thema? Mein Thema ist die Geburt von meinem Sohn. Mhm. Was ist da Besonderes? Mein Sohn wurde zu Hause geboren, im Wohnzimmer, ungeplant, ohne Hebamme, ohne Partner, ohne Sanitäter, ohne Arzt. Ich war ganz alleine damals. Ach du lieber Gott. Wie alt ist der Sohn heute? Der ist jetzt 3. 3. Was ist denn damals vorgefallen, dass du ganz alleine da im Wohnzimmer gesessen hast? Das war so, dass ich damals gegenüber von dem Krankenhaus gewohnt habe, wo wir entbinden wollten. Mein Partner und ich waren auch da. Gegen 2 Uhr habe ich meinen Partner nach Hause geschickt, weil sich irgendwie nichts getan hat. Gegen 4:30 wurde ich von der Hebamme auch nach Hause geschickt, sagte dann noch so, ja, geh mal rüber, entspann dich ein bisschen, vielleicht tut sich dann was. Mhm. Und dann saß ich dann zu Hause, habe meinen Partner auch nicht geweckt, habe ihm nicht gesagt, dass ich zu Hause bin, saß dann im Wohnzimmer. Und ihr habt zusammen gewohnt, dein Partner und du? Wir haben zusammen gelebt. Ich habe auch noch einen großen Sohn, der war auch da. Ja. Und auf einmal gibt es einen riesen Stich und die Fruchtblase ist geplatzt. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gewatschelt, habe versucht, ihn zu wecken. Mhm. Und er hat mich dann angeschaut, war erstmal irritiert, dass ich überhaupt da war. Mhm. Und hat dann gemeint, ja, was soll er denn machen? Er will erstmal wach werden. Und dann habe ich schon gemerkt, dass der Kopf kommt. Das ist ja Wahnsinn. Da standst du vor seinem Bett und da kam der Kopf schon. Genau. Und er hat dann das Telefon geschnappt, hat mich noch nach der Telefonnummer vom Notdienst gefragt und hat dann da angerufen. Ich bin währenddessen wieder ins Wohnzimmer gewatschelt. Und die Dame am Telefon fragte ihn irgendwie noch, ja, wie oft kommen denn die Wehen? Und er kam dann und sieht mich nackend vor der Couch knien und sagt so, ach du Scheiße, da kommen keine Wehen mehr, ich sehe den Kopf schon. Mhm. Hat mir Handtücher drunter geschmissen und es dauerte irgendwie keine 2 Minuten. Da war der Krankenwagen tatsächlich schon da, weil wir halt am Krankenhaus auch gewohnt haben. Ja. Und mein Freund ist dann rausgerannt und in der Zeit ist mein Sohn geboren. Da hast du ihn ganz alleine zur Welt gebracht, im Wohnzimmer auf dem Boden. Am Teppich liegend, sitzend. Auf dem Laminat, Auf dem Laminat. Und dann habe ich mich umgedreht damals. und sehe meinen Sohn, er war blau, hat sich nicht bewegt, hat nicht geschrien. Und ich war total geschockt und hatte echt Angst, dass mein Sohn tot ist. Der sah echt tot aus. Mhm. Und dann kam dann auch die Sanitäter reingestürmt. Und einer von denen hat sich vorbeigedrängt, hat meinen Sohn hochgerissen und dann hat er angefangen zu schreien. Und das war das Glück. Das glaube ich. Ja, und dann bist du dann noch ins Krankenhaus transportiert worden und der Kleine auch? Ja, also es war dann so, dass mein großer Sohn in dem Moment, als irgendwie aus seinem Zimmer kam und stand dann da mitten im Wohnzimmer, war total irgendwie, als wenn es das Normalste der Welt war, hat sich zu uns gesetzt. Wie alt war denn der Sohn damals, der Große? Der war 9. Ja. Hat seinen Bruder auf den Arm genommen, der Papa hat die Nabelschnur durchschnitten und ich habe mir was angezogen, es kam dann auch nochmal ein Arzt. Mhm. Und dann wurden wir rüber ins Krankenhaus gebracht und mein Sohn war dann erstmal eine Stunde im Wärmebettchen und danach konnten wir endlich alle zusammen sein und waren ganz glücklich. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, das so ist war eine, das. Das ist eine völlig irre Geschichte. Wie verrückt, wenn du dem Jungen das mal später erzählen wirst, wie er geboren wurde. Also es war auch wirklich so, es war dann Gespräch im Krankenhaus und wir konnten wirklich von unserem Wohnzimmer aus zum Kreißsaal hinschauen und haben es halt echt nicht geschafft. Und die Hebammen haben sich total entschuldigt, das war denen total unangenehm. Dass die dich nach Hause gelassen haben, ne? Ja, klar. Ich hätte auch niemand gedacht, also innerhalb von 1,5 Stunden ist der Muttermund 8 Zentimeter aufgegangen und damit hat niemand gerechnet. Da ist das ja jetzt eine ganz heilige Stelle da im Wohnzimmer auf dem Laminat. Wohnt ihr noch in der Wohnung? Nein, wir sind umgezogen. Allerdings wohnt meine Mutter jetzt in dieser Wohnung. Ach so. Und das war mir auch sehr wichtig, dass da irgendwie noch ein Bezug bleibt. Ja. Und die Couch habe ich auch noch. Ja, hast du auch noch. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Mein Gott, was für ein großes Glück. Es hätte ja auch irgendwie alles schief gehen können oder zu Komplikationen kommen können auf jeden Fall. Also man sagte mir im Nachhinein, dass wenn der Sanitäter den Kleinen nicht hochgerissen hätte, hätte es zu Hirnschäden kommen können, weil er ja nicht geatmet hat. Mhm. Ja. Da hat er intuitiv das Richtige gemacht, obwohl er wahrscheinlich auch nicht so der Fachmann in Sachen Geburten war. Genau. Man weiß es nicht. Ja, es war so. Es war seine erste Geburt, er war recht jung und ganz aufregend für uns alle. Wahnsinn. Und jetzt ist der kleine Mann 3 Jahre alt und alles ist fit und gesund. Und alles ist super. Und wirst du nochmal? Möchtest du noch ein Kind haben? Nee, also mein Großer ist jetzt 12, der Kleine ist 3, irgendwann reicht es dann. Dann reicht es dann. Tolle Geschichte, Jasmin, schöne Geschichte. Nett, dass du sie uns erzählt hast. Ja. Und das begleitet dich dein ganzes Leben lang und das wird ihn das ganze Leben auch begleiten, diese Geschichte. Die erzählt er noch, wenn ein 80-jähriger alter Mann irgendwann ist. Ja, das hoffe ich doch. Ja, natürlich. Jasmin, vielen Dank und alles Gute für dich und deine Familie. Euch auch. Tschüss, danke schön, tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen ist ja Themennacht bei uns und morgen möchte ich gerne mit euch über Luxus reden. Und zwar über materiellen Luxus und auch über nicht materiellen Luxus. Zunächst mal frage ich, wer von euch lebt so richtig fett im Luxus und sagt, das ist toll und ich stehe dazu und ich finde das wunderbar. Wer von euch lebt im Luxus und ist hat ziemlich viel Kohle und hat viel Geld und mag einfach mal darüber erzählen? Generell die Frage, was ist für euch größter Luxus und welchen Luxus ersehnt ihr euch? Das kann nur was Materielles sein, das kann ein dickes, teures Auto sein. Das kann aber vielleicht auch sein, wenn jemand schwer krank ist, dass es für ihn Luxus ist, noch Zeit zu haben, ein wenig Zeit zu haben, mit den Angehörigen zusammen zu sein oder vielleicht mal rauszugehen in den Wald oder ins Meer, so etwas oder dergleichen. Und welchen Luxus habt ihr verloren? Vielleicht wart ihr mal sehr wohlhabend und hattet viel Luxus um euch herum und der ist nun weg. Wie kam das? Also gerne möchte ich mich mit euch morgen über das Thema Luxus unterhalten. Wenn ihr euch schon mal anmelden wollt, domian@wdr.de, Stichwort Luxus, oder morgen anrufen ab 0 Uhr, wie immer unter der bekannten Nummer, gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Luxus. Ich bin sehr gespannt auf morgen, was ihr mir da so alles erzählen werdet. Thema Luxus morgen und heute freie Themennacht, wie immer dienstags, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und ich bin verbunden mit Matthias, der ist 52. Guten Morgen, Matthias. Hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ich bin seit einem Jahr getrennt von meiner Freundin. Ja? Die hat sich von mir getrennt. Warum? Wir hatten keine Krise, wir hatten keinen Streit. Wir hatten kein Problem, um das es jeden Tag ging, sondern sie glaubte, mir nicht genügen zu können. Er hat einen Minderwertigkeitskomplex und glaubte, dass sie für mich nicht gut genug sei. Nach wie vielen Jahren? Nach 6 Jahren. Das war nicht die erste Trennung, das war die 4. bereits. Von ihr? Von immer von ihr ausgehend, und sie kam immer nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten oder nach 9 Monaten auch schon zurück und hat es mit mir wieder anfangen wollen. Und ich liebe sie auch jetzt immer noch sehr. Mhm. Und aber was meint sie denn? Was kann sie dir denn nicht geben oder bieten? Sie ist keine Europäerin, sie ist Asiatin. Woher kommt sie genau? Von den Philippinen. Ja, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Durch Inserat. Ah. Inserat, das heißt? Zeitungsinserat. Ja, und sie hat sich von Deutschland aus darauf beworben? Nein, nein, sie lebt schon seit sehr langer Zeit in Deutschland. Ach so. Mhm. Also sie ist mit 17 nach Deutschland gekommen und hat sich sehr gut akklimatisiert und ist sogar von der Bild-Zeitung zur schönsten Ausländerin Hessens ernannt worden. Oh, hallo. Ja, ja, sie ist eine bildhübsche und sehr, sehr, sehr liebe Frau, und ich hatte mich schon beim ersten Treffen in sie total verliebt. Mhm. Und es fing auch alles sehr schön an. Also nochmal zu der Frage, was glaubt sie, was sie dir nicht bieten kann? Wenn ich das nur wüsste. Das ist dir in diesen vielen Jahren, in den 6 Jahren, nicht gelungen, rauszukriegen. Also ich kann nur Ahnungen äußern. Und es ist ja auch nur ein Teil des Problems, um das es gehen soll. Sie ist, also ich habe Abitur, ich habe studiert, ich spreche perfekt Deutsch, und sie spricht eben nicht so gut Deutsch, und sie kommt aus einer anderen Kultur, und sie ist vor allem in einer Kultur groß geworden. Das muss man wissen. Auf den Philippinen verbindet sich der altspanische Machismo mit dem Patriarchat Asiens. Ja. Das heißt, in den konservativen Familien dort sind die Frauen bessere Haustiere. Und so ist sie aufgewachsen. Das heißt, ihr Vater hat mit ihr nie gesprochen. Mhm. Und Zärtlichkeiten und Umarmungen und das Gefühl, geliebt zu werden, hat sie dort nicht erlebt. Wie alt ist sie? Sie wird in diesem Jahr 50. Ja, also ungefähr gleichaltrig. Ja. Was macht sie beruflich? Sie ist Modeverkäuferin. Modeverkäuferin. Also sie hat ihren eigenen Job und verdient ihr eigenes Geld, und alles ist eigentlich so, läuft normal. Sie ist nach Deutschland gekommen, um in dieser Gesellschaft nicht groß zu werden, mit 17. Also sie hat die Schule gerade abgeschlossen, also was wir hier mittlere Reife nennen, kam nach Deutschland und wollte mit den Philippinen und den dortigen Männern nichts zu tun haben. Sie hatte hier eine Schwester. Wollte sie, habe ich gerade nicht verstanden, sie ist hierher gekommen, um hier nicht zu bleiben, oder wollte sie hierher? Um hier zu bleiben. Um hier zu bleiben, also, hier zu leben, weil ihre Schwester schon hier lebte. Okay, nochmal. Sie wollte mit den Männern auf den Philippinen nichts, das wollte auf keinen Fall einen Filipino heiraten. Okay, reden wir nochmal über euch. Versuch's mir näher zu erklären noch, was sie dir nicht geben kann, was du vielleicht von ihr verlangst. Es muss doch konkreter zugehen, ja, das gibt's ja gar nicht. Ja, ich kann nur vermuten. Sie verdient wenig Geld. Ich bin vom Beruf Künstler, und sie glaubt, mich finanziell unterstützen zu müssen, wenn es mal hart auf hart geht. Das kann sie nicht. Sie ist keine in unserem Sinne gebildete Frau. Das heißt, sie hat keine akademische Bildung. Sie ist nicht so belesen, wie wir es vielleicht hier sind. Hast du ihr das zu spüren? Hast du ihr das spüren lassen? Nee, nein, überhaupt nicht. Aber sie denkt, dass sie das... Sie denkt das. Sie hat mal einen nicht sehr großen Bücherschrank gesehen, hat mich gefragt beim ersten Besuch bei mir zu Hause, hast du das alles gelesen? Und ich sagte, ja, zum größten Teil, ja, warum fragst du? Und sie war völlig platt, das kannte sie nicht, sie hat nicht ein einziges Buch im Leben gelesen. Trotzdem, gibt es noch was anderes? Sie kann keine Kinder mehr kriegen. Na gut, und sie ist aus dem Alter ja auch raus. So, ja, eigentlich. Wir sind ja schon wir kennen uns ja seit 7 Jahren insgesamt. Mhm. Und sie meinte, wenn ich ja mal doch nochmal so einen Rappel kriegen könnte, älter werdend, und ein Mann kann ja relativ lange noch Kinder kriegen, dann wäre sie nicht die Richtige dafür. Also sie hat sehr viele Gründe immer wieder sich einfallen lassen, sie war da sehr fantasievoll, warum sie nicht die Richtige sein könnte. Mhm. Dabei war es dann, wenn wir zusammen waren, immer wunderschön. Lief es in allen Bereichen gut, auch im Bereich der Sexualität? Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Ich habe eine Neigung zum, ja, sagen wir mal, Sadismus. Nicht schlimm, aber so ein bisschen, ja. Also eine SM-Neigung. Sozusagen. Und ja. Ich habe das relativ schnell heraushören können, dass sie da nun überhaupt keinen Draht zu hat. Mhm. Wie weit gehst du denn? Was möchtest du denn in der Sexualität haben? Okay, also ich sag's ganz, ganz deutlich, damit das also nicht groß mit Fragezeichen umhangen ist. Ich mag es, Frauen zu fesseln und sie wehrlos zu machen, mhm, und sie zu maskieren und, mhm, dann sie zu penetrieren. Ich mag es, Frauen zu schlagen, nicht schlimm, nicht aus Blut. Also ich bin absolut gegen extreme Gewalt, extremen Sadismus. Mhm. Ich bin gegen Nippelgewichte, gegen Strom und so ein Zeug. Ja, ich sag's nur nochmal klar, nicht, dass jetzt viele Leute ganz erschrocken vor dem Fernseher oder am Radio sitzen. Was ist das für ein Typ? Wir reden von einer sexuellen Leidenschaft. So ist es. Ne, die natürlich immer auf Freiwilligkeit gegenseitig beruht. Ja, so, absolut. Ja. Ja. Mhm. Und zwar mit absolutem gegenseitigen Einverständnis. Natürlich. Aber dann hast du natürlich wirklich ein Riesenproblem, wenn sie diesbezüglich überhaupt keine Ambitionen hat. Null. Dann kannst du sie ja auch nicht, da musst du sie ja diesbezüglich auch in Ruhe lassen. Also ich habe es gar nicht erst probiert. Mhm. Das kann man schon rausfinden. Das kann man durch ganz, ganz, ganz vorsichtiges Fragen rausfinden, wie es so steht. Ja. Und das war sehr schnell klar. Gleichwohl, es ist ein sehr liebenswerter Mensch, ein sehr schöner Mensch und ich war mit ihr wirklich sehr glücklich. Bis auf das. Nun weiß ich von Menschen, die diese Leidenschaft haben, dass die, wenn die einmal davon fasziniert wurden, das nicht sein lassen können. Hast du nebenher irgendwas noch gemacht? Sie hat sich mehrere Male getrennt von mir. Und bei der zweiten Trennung habe ich dann, weil ich dachte, es wäre vorbei, übers Internet eine Frau kennengelernt, die meiner Neigung entsprach. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal das ausleben können. Und das war schon ein Schlüsselerlebnis, muss ich sagen. Und hast du die jetzt auch noch? Diese Frau? Nein. Also ich muss jetzt wirklich Butter bei die Fische legen. Ich hatte diese Frau interessant gefunden, weil sie meine Neigung zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau traf, die diese Neigung beantworten konnte. Mhm. Ich liebte sie nicht und diese Frau wollte geliebt werden. Und sie hat das beendet dann. So, jetzt seid ihr getrennt seit einem Jahr. Ja. Wie ist der Kontakt inzwischen euch beiden? Also du und deine philippinische Freundin, meine ich jetzt. Gelegentlich eine SMS oder eine E-Mail. Wir hatten vor 4 Monaten telefoniert. Sie würde gerne wieder zu mir zurückkommen. Sie würde mich heiraten sogar. Ich habe aber in der Zwischenzeit jemanden kennengelernt, weil ich wieder davon ausgegangen bin, es ist endgültig vorbei. Ich bin sogar aus der Stadt weggezogen, in der wir lebten. Ja. Und habe ein ganz neues Leben aufgebaut. Und habe über das Internet jemanden kennengelernt, die nun wirklich mehr noch als die erste Bekanntschaft, die schon da sehr drauf einging, meine Neigung beantwortet. Und du könntest dich in diese Frau auch verlieben? Oder bist du sogar ein bisschen? Also, nein, leider nicht. Das nicht. Also ich möchte diese Frau nicht ausnutzen, mit der ich jetzt da was zu tun habe. Die Grundfrage ist ja jetzt, hat das überhaupt nochmal einen Sinn, wenn man 4-mal getrennt war in 6 Jahren? Wenn diese grundsätzliche Problematik besteht, dass da ein offensichtlicher Minderwertigkeitskomplex, nicht begründet, aber der ist nun mal da, ja, besteht und jetzt auch noch das Problem hinzukommt, dass du eine völlig andere sexuelle Ausrichtung hast als diese philippinische Frau. Ja. Warum will sie denn eigentlich jetzt wieder zu dir zurückkommen und dich sogar heiraten? Weil ich sie mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Liebe behandelt habe. Und das hat sie gespürt. Alle anderen, sie ist wirklich sehr hübsch und alle anderen Männer wollten nur Sex von ihr. Also, während du jetzt gesprochen und erzählt hast, dachte ich so, da hatte ich so ein Gefühl, da kam so ein Gefühl auf, das ist nicht gut, nochmal neu anzufangen. Ja, das Gefühl hatte ich in der Tat selbst gehabt, als sie zum 4. Mal sich von mir trennte, dachte ich, das geht nun wirklich überhaupt nicht mehr. Das kannst du nun wirklich ganz abhaken. Deswegen bin ich auch weggezogen und habe versucht, ein ganz neues Leben aufzubauen. Ich nehme auch deine sexuelle Leidenschaft sehr ernst. Das ist eine starke Kraft in einem Menschen. Absolut. Und du hast Gefallen daran gefunden. Oder du findest das toll. Ja. Das ist eine Erfüllung für dich. So, und das heißt ja, du müsstest darauf komplett verzichten, wenn du mit der ehemaligen Freundin wieder zusammenkommst. Ich wage zu bezweifeln, ob du es schaffst. Das Dilemma ist folgendes, Domian, das rufe ich auch an. Auf einer anderen Ebene habe ich so viel Schönes erlebt. Mit ihr? Ja. Ja, glaube ich. Das ist ein Dilemma. Du sagst es zu Recht. Das ist wirklich ein Dilemma. Das glaube ich dir, dass du vieles mit ihr erlebt hast. Dass es wahrscheinlich eine tolle Frau und ein toller Mensch ist. Absolut, ja. Aber dann ist halt das Irrationale auf der anderen Seite, nämlich diese starke sexuelle Orientierung, die du hast. Ja. Aber es ist ja nicht nur das. Es sind ja auch die anderen Sachen, die auch nicht wie weggeweht sind, weswegen sie sich schon viermal getrennt hat. Ja. Das ist ja nach wie vor da. Ja. Also ich würde so aufgrund der Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, das ist natürlich nicht wahrscheinlich nur ein kleiner Ausschnitt aus eurem Leben, wäre ich zumindest gebremst und würde eher dazu sagen, dazu raten, nein, das nicht zu nochmal zu versuchen. Ja. Was meinst du, wie sie reagiert, wenn du ihr das erzählen würdest? Weiß sie das, dass du mittlerweile solche guten sexuellen Erfahrungen gemacht hast? Nein. Allein das müsstest du ihr schon fairerweise, wenn du dich nochmal darauf einlassen würdest, müsstest du ihr das erzählen. Und das wird sie nochmal erschrecken. Und nochmals. Allerdings. Sie wird sich kleiner fühlen oder sie kann dir da wieder das nicht geben, was sie so meint, dir geben zu müssen. Ja. Ja, das ist meine Einschätzung, Matthias. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Naja, wie gesagt, der Grund, weswegen ich anrufe, ist, dass ich sehr, sehr, sehr viel, also täglich viele Male an sie denke. Mhm. Auch wenn ich mit meiner neuen Bekanntschaft zusammen bin, mit der ich extreme Erfüllungen von lang gehegten Wünschen erleben darf und auch der gegenüber ein schlechtes Gewissen habe, weil ich trotzdem an meine Ex-Freundin denke. Ja. Wäre denn total zerrissen. Bestünde denn die Möglichkeit, zu der Ex-Freundin eine freundschaftliche Ebene zu finden? Das glaube ich nicht. Nein. Ja, das geht meistens nicht. Nein. Ist mir schon klar. Weil das ist die Form meines Lebens, die ich am meisten geliebt habe und auch immer noch liebe. Wahnsinn. Ja. Das klingt wirklich, wirklich tragisch, letztendlich, was du mir erzählst. Ich verfolge deine Sendung seit vielen Jahren und ich glaube, es ist jetzt für mich der Moment, dass ich dich selbst anrufe und nicht nur die anderen Anrufer mit ihren zum Teil sehr tragischen Anliegen verfolge und die Gespräche mitverfolge und davon sehr beeindruckt bin. Also es ist jetzt bin ich dran. Ja, Matthias, und jetzt rennt mir die Zeit weg. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass ich noch mehr sagen könnte. Hm. Außer, dass ich ein ungutes Gefühl habe, wenn du wieder mit ihr zusammenkommst. Hm. Das wäre so die erste Einschätzung eines fremden Menschen zu deiner Geschichte. Aber die Entscheidung liegt natürlich immer bei einem selbst, was man tut. Ja. Ich habe es ja zumindest gesagt, was ich denke. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute und die richtige Entscheidung. Ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. Für die Geduld. Danke. Matthias, alles Gute. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. 0800 220 50. 1.33 Uhr haben wir. Und ich begrüße sehr herzlich Klaus Dieter, der ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Ja, Klaus Dieter. Ich habe ein kleines Problem. Ja? Erzähl mal. Und zwar, ich muss jetzt ein bisschen zurückgehen. Also wie gesagt, 2003 haben meine Eltern mir das Haus überschrieben. Mhm. 2008 ist leider meine Mutter gestorben. Mhm. 2010 im Oktober ist mein Vater gestorben. Und ich habe das Haus, wie gesagt, vor dem Tod meines Vaters zurückgegeben. Wie immer? Nee, das weiß ich nicht. Du hast das Haus dann wieder zurückgegeben an die Eltern? Ich habe das Haus wieder zurückgegeben an meinen Vater, ja. Warum? Weil er es so wollte. Warum wollte er es? Weil ich, wie gesagt, seit 2008, seit dem Tod meiner Mutter, letztendlich Alkoholiker geworden bin und er der Meinung war, dass ich als Alkoholiker, wie gesagt, nicht schaffe, letztendlich das Haus zu verwalten. Ah ja. Dann hast du das Haus zurückgegeben. Der Vater ist im Jahre 2010 verstorben. Ja, der ist am 9. Oktober 2011, wie gesagt, verstorben. 11, okay. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch drei Geschwister. Ja. Und meine Schwester, die 63, also ich bin 66 geboren, meine Schwester ist 63 geboren, also Die ist 49. Mein Bruder ist, wie gesagt, letztendlich 44. Mein anderer Bruder hat sich ganz von meiner Familie abgesagt. Also da sind nur Geschwister, das höre ich. Was ist der genaue Grund deines Anrufes heute? Mein Grund des Anrufes ist, wie ich vorher schon einem Kollegen erzählt habe, letztendlich nach dem Motto, meine Schwester und mein Bruder haben mir letztendlich nach 46 Jahren, wo mir jetzt letztendlich ja zwischenzeitlich 8 Jahre das Haus selber gehört hat, letztendlich eine Räumungsklage angereicht. Ah, du wohnst also immer noch in dem Haus? Wem gehört denn das Haus jetzt eigentlich? Das Haus gehört jetzt meinem Neffen, der ist 4,5 Jahre alt, da er nicht Testamentsvollstrecker sein ist. Ah, das Haus wurde also auch nicht an die anderen Kinder direkt vererbt. Geht es letztendlich an die Ex-Schwägerin meines Bruders. Ja. Und die klagen dich jetzt raus? Die klagen mich raus, ja. Aus deinem, wie gesagt, vom Dezember ist abgewiesen worden. Die ist ausgesetzt worden, weil mein Vater gestorben ist. Ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich demnächst raus will. Hast du denn ein Wohnrecht in diesem Haus? Ja. Oder wurde das nie schriftlich Kein schriftliches. Also so, das war nur so eine mündliche Vereinbarung. Wie groß ist denn diese Wohnung, in der du da wohnst? Ich habe sage und schreibe 97 Quadratmeter. 97? Ja, für eine Person. Das ist natürlich riesig. Wie gesagt, damals, als ich vor 15 Jahren eingezogen bin, habe ich mit meinen Eltern, wie gesagt, einen Vertrag abgeschlossen, einen Mietvertrag, wo ich eine Sonderkondition hatte. Wie groß ist denn dieses Haus eigentlich? Das Haus hat insgesamt 6 Wohnungen. 6 Wohnungen? Ah ja. Ja. In den untersten beiden Etagen wohne ich. In der ersten Etage hat mein Vater gewohnt. Ja. Die jetzt wieder neu vermietet werden sollen. Und die obere in der zweiten Etage, wie gesagt, letztendlich die beiden Wohnungen sind vermietet. Okay. Warum wollen die Verwandten dich raushaben? Weil sie Kohle haben wollen. Weil du keine Miete zahlst? Nein. Weil wenn sie anders vermieten würden, letztendlich mehr Kohle kriegen würden. Ach so. Zahlst du überhaupt etwas oder zahlst du nichts? Doch, ich zahle Miete, sicher. Ja, aber das ist, die kriegen mehr, wenn das jemand Fremdes gemietet hat. Ja, wenn sie es normal vermieten würden, würden sie mindestens ungefähr, schätzungsweise pro Monat ungefähr 150 Euro mehr kriegen. Wie viel zahlst du denn da jetzt für die 97 Quadratmeter? Ich zahle für die 97 Quadratmeter 465 Euro. Das ist ein guter Preis. Kann man nichts gegen sagen. Was macht der Alkoholkonsum, der Alkoholismus? Also wie gesagt, ich befinde mich mittlerweile seit ungefähr 2 Monaten in Therapie. Eine ambulante Therapie? Bei uns in Bielefeld hier, ich habe, wie gesagt, eine Psychiaterin und eine Betreuerin. Ja. Trinkst du denn noch? Im Moment? Im Moment jetzt nicht, nein. Nein, in dieser Sekunde nicht, aber trinkst du zurzeit so abends? Ich trinke ungefähr pro Tag 3-4 Bier, ja. Ja, das ist natürlich für einen Alkoholiker auch nicht so ganz gut. Um nicht zu sagen. Okay, aber wie gesagt, von 100 auf 0 geht es auch nicht, sagen die Ärzte. Bitte? Sag, von 100 auf 0 geht es auch nicht, sagen die Ärzte. Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema, wie man aus dem Alkohol rauskommt. Wenn die dich jetzt da rausklagen, was würde das konkret für dich bedeuten? Wo musst du dann hin oder was wäre dann? Ja, ich habe meine Schwester gefragt, ich sag, wo soll ich denn hin? Bitte, weil die AG bezahlt ja nur letztendlich Wohnungen in Höhe von 245,90 Euro. Und die Wohnung gibt es in Bielefeld kaum. Von da habe ich deinem Kollegen letztendlich ja vorhin erzählt, letztendlich, dass ich mit dem Gedanken spiele, eine Straftat zu machen, um letztendlich in den Knast zu kommen. Ach. Weil da habe ich letztendlich Klaus-Dieter, das ist doch Wahnsinn. Da habe ich, Da habe ich letztendlich mein Zimmer, da habe ich letztendlich mein Essen etc. Ja, Jürgen, es tut mir leid, nee, aber es ist so. Das darf ich und will ich gar nicht ernst nehmen jetzt. Das sagst du so in deinem Zorn, kann man ja auch verstehen. Aber das sag ich nicht. Aber das wirst du nicht machen. Das ist mein Zorn. Ja, das wirst du nicht machen. Du wirst keine Straftat begehen aus diesen Gründen. Das ist doch Wahnsinn, ist das. Es gibt natürlich Möglichkeiten auch für jemanden. Ich gehe davon aus, dass du keinen Job hast zurzeit. Nein. Nein. Seit 3 Jahren arbeitslos. So. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, auch in Bielefeld, dass du eine Wohnung bekommst, die auch für dich unter deinen Umständen finanzierbar ist. Wenn du die richtige Beratung bekommst. Du bist doch wahnsinnig, wenn du überlegst, eine Straftat, was willst du denn für eine Straftat begehen, dass du auch noch richtig im Knast sitzt? Willst du dir diese Schuld und dieses schlechte Gewissen auferlegen? Nein. Nein. Das hast du so dahingesagt. Das ist Wahnsinn. Das darfst du niemals tun. Dann lass dich lieber ordentlich beraten. Wir werden dir gleich noch einige Sachen an die Hand geben, wo du hingehen könntest. Und versuche, ein neues Leben anzufangen außerhalb dieses Hauses. Dieses Haus ist ja offensichtlich, bringt dir Unglück im Moment. Das geht dir auch in die Nerven. Das macht einen ja fertig. Vor allen Dingen, wenn du auch noch so angeschlagen bist durch deinen Alkoholkonsum. Ja, sicher. Du brauchst ja auch keine 97 Quadratmeter. Ist auch Quatsch. Brauchen wir ja nicht alleine. Wenn die Wohnung ein bisschen kleiner ist, die du kriegst, ist ja auch gut, wenn es 2 Zimmer sind. Oder? Oder was denkst du? Da muss ich ja nur Sachen wegschmeißen immer. Ja, gut, also... weißt du, es geht doch jetzt darum, dass du ein friedliches Leben führen kannst. Im Moment stelle ich mir vor, dass das kein friedliches Leben für dich ist, da in dem Haus, unter dem Druck zu leben. Nein, ich bin eingeschlossen. Du bist eingeschlossen? Ja. Was heißt das? In dem Sinne bin ich eingeschlossen, weil wie gesagt, meine Schwester und mein Bruder damals, wie gesagt, alle Schlösser hier ausgewechselt haben. Ich komme nicht in den Keller ran, ich komme nicht auf den Boden ran, ich komme nicht an mein Fahrrad in den Hof rein. Das ist doch schrecklich. Und alles Mögliche, weil die überall Schlösser ausgewechselt haben. Weißt du, Klaus, wenn sie auch im Unrecht sein sollten, ich kann das jetzt juristisch natürlich nicht beurteilen, wenn die auch im Unrecht sein sollten, geh, auch wenn du im Recht sein solltest, geh da raus, weil es dich kaputt macht. Allein, ja, um dich zu schützen, solltest du da rausgehen. Du bist nicht der Einzige, der mir das sagt. Ja, aber machst du es denn nicht? Ja, Jürgen, weil ich wohne seit 46 Jahren hier. Ich verstehe das. Ich will da auch nicht leichtfertig drüber hinweggehen. Aber du tust mir leid, wie man dir das Leben schwer macht. Und du sollst es besser haben. Und wenn du aus dem Haus raus bist, wird es dir besser gehen, hundertprozentig. Mich ist ehrlich gesagt scheiße. Das glaube ich, das höre ich ja auch. So, Klaus, Dieter, jetzt alles Weitere machen wir jetzt im Hintergrund. Du kriegst eine ordentliche Beratung, was soziale Beratung betrifft, dass du jemanden an die Seite bekommst, der dir erklärt, welche Wohnung, welche Zuschüsse es gibt und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen reden über den Alkohol und ein bisschen so psychologische Hilfe. Ja. So, Klaus, Dieter, du legst auf und wirst von meiner sehr freundlichen, netten Kollegin, der Psychologin, der Sabine, angerufen. Einverstanden? Ja. Ja. Und mach bloß keine Dummheiten. Du ärgerst die Schwarz hinterher. Junge, ich versuche ja schon ein paar Jahre bei dir anzurufen. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, klar. Du sagst deine Adresse gleich der Sabine. Ja. Und dann will ich schnell schreiben, damit du die Karte auch kriegst, denn ich hoffe, du bist da bald bist da bald raus und hast eine gute andere Unterkunft. Hm? So, mein Lieber. Du legst auf und... Jürgen, auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal alles Gute. Wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, ich verfolge deine Sendung seit Jahren. Mhm. Leider habe ich momentan seit über einem Jahr keinen Fernseher mehr. Deshalb kann ich es nur über das Radio letztendlich verfolgen. Aber... Geht ja auch. Mach weiter so. Toi, toi, toi. Danke, sehr nett von dir, Klaus Dieter. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, danke. Tschüss, ciao. Und hier ist Horst, 45. Guten Morgen, Horst. Einmal, das gibt es doch nicht, Jürgen. Ja. Hab ich doch geschafft. Horst, schön, aber dass du da... Das ist ja auch ein Zufall, dass ich dich mal an die Strippe kriege. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, ich weiß es nicht, also ich mache es am besten schnell, weil die vor mir, die haben ja einen Quatsch aufgezählt, die haben, die Gemeinde werden ganz allein auf der Welt, ne? Nee, Quatsch haben sie nicht erzählt, so wollen wir es mal nicht darstellen. Im Sinne von viel erzählt, aber ne, weißt du, was ich meine. So, ja? Und was geht's denn bei dir? Sag mal, das ist so, ich bin im Moment ein bisschen, sagen wir mal, verzweifelt mit meiner Frau und so, das ist all nicht mehr so das Wahre vom Ei. 6 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Wie viel? 16? Bitte? Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 6 Jahre jetzt. 6 Jahre, ja, okay. So, jetzt ist also im Moment ist es so, seit Allerheiligen haben wir getrenntes Schlafzimmer. Da war Zirkus mit der Schwiegermutter und alles und da haben wir dann, seitdem haben wir das, jetzt kann man ruhig schlafen. Ich schnauze wohl viel, jetzt meint ihr, das wäre ruhiger für die und na, das ist auch so Probleme dann immer. Ja, aber was sind denn so eure Hauptprobleme? Die das Hauptproblem zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann sitze ich da, dann gucke ich mir die Wohnung an. Mhm. Meine Frau ist gelernte Bäckerin, aber seit 2 Jahren kriegt sie nichts mehr. Jetzt ist sie daheim Raumpflegerin, aber es passiert nichts. Da muss ich immer Zirkus machen und mich beschweren, aber es kommt nichts mehr rum. Da sage ich, warum ist das Klo nicht geputzt? Na, kann ich selber noch dran, hör mal, nach der Arbeit. Ja. Dann mach ich Essen. Und dann sagt sie mir noch, ja, ich mache dir jetzt Ravioli warm, hör mal. Das geht doch nicht. Ich möchte was Anständiges zu essen, wenn ich heimkomme. Und dann komme ich da hin und dann kriege ich da so ein Zeug davor gesetzt, zum Beispiel. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Staplervermieter. Ah, verstehe. Und deine, hab ich das gerade richtig kapiert, dass deine Partnerin arbeitet als Raumpflegerin, aber sonst ist sie zu Hause? Ja, hör mal, das war jetzt eher übertragen. Ich meine, die ist daheim, meine Raumpflegerin. Ach so, ich hab's nicht. Du klingst so, als würdest du in einem leeren Raum stehen. Stimmt das? Ich bin gerade im Wohnzimmer. Ja, ich hoffe, dass das nicht so leer ist. Aber egal. Die Leitung ist so ein bisschen verzerrt. So, also du beschwerst dich, dass sie nicht ordentlich kocht, dass sie nicht ordentlich putzt. Was noch? Ja, ich bin da enttäuscht. Ich habe gedacht, wenn du heiratest, ich meine, das ist jetzt altmodisch, da kann man mich jetzt für bekloppt halten, aber dann denke ich mir, der Mann, das ist halt noch eine klassische Rollenverteilung, so hat er so angenommen, da komme ich heim und dann kann ich sehen, dass ich selber noch was dabei habe. Ne? Also es ist natürlich altmodisch und es ist eine klassische Rollenverteilung. Wenn ihr euch aber darauf geeinigt haben solltet damals, dann ist es natürlich blöd, wenn es nicht funktioniert. Ja, wir haben das eigentlich immer, das hat sich so eingespielt, nur seit ich meine doch so seit 1,5 Jahren schludert das alles. Also ich weiß, sie vielleicht, dass sie arbeitslos ist. Das hat sie vielleicht auch ein bisschen dann, ich weiß es nicht. Ah ja, sie ist also den ganzen Tag zu Hause und es gibt keine Kinder in dem Haushalt. Also ganz ehrlich, das haben wir probiert, aber es kam noch nichts. Also es hat noch nicht funktioniert. Ja. Das ist auch ein bisschen unangenehm, aber man kann es nur probieren, aber probieren, das hat auch seit einigen Wochen nicht mehr so richtig geklappt. Wie alt ist sie denn? Meine Frau ist 43. 43, ja. Stichwort, du hast es gerade selbst gesagt, also Sex ist dann auch nicht mehr so angesagt. Also sagen wir mal so, wenn ich will, dann muss ich ganz viel Druck machen und dann liegt sie da nur rum wie so ein Brett und ich kann dann sehen, das ist mein, ne, und dann ist Ruhe rot. Ja, so sollte man es ja genau nicht machen, weil das ist grauenhaft. Das ist ja keine. Ja, das ist ja das Problem. Dann habe ich für kurze Zeit wieder die Lüste weg, aber meine Frau steht dann auch blöd da. Allerdings, und du stehst auch blöd da, wenn du das einfach so von ihr abverlangst und Das will ich ja nicht hören, Mann. Natürlich nicht. Aber sag mal, Horst, das klingt ja ziemlich kaputt alles, was du mir erzählst. Ja, auf der einen Seite, die Gefühle sind ja manchmal noch da, aber andererseits ist man auch enttäuscht voneinander dann. Gibt es dann Momente, wo ihr noch so ein bisschen zärtlich miteinander umgeht? Also im Moment, ich weiß es nicht. Ich meine eher nicht. Eher nicht. Da wollte ich jetzt mal hören, was mache ich denn? Das Problem ist ja auch, wenn einmal da die Knick ist, dann kriegt man das schwer repariert. Ist in vielen Fällen ist das so, hast du recht. Was sagt sie denn so? Wie äußert sie sich zu eurer Ehe? Da haben wir jetzt längere Zeit immer gesprochen. Letztens wollte sie sich noch scheiden lassen, aber da dachte ich, das sagt sie dann nur im Streit. Ja, streitet ihr denn sehr viel? Also ich einmal am Tag mindestens ist mal was lauter dann. Das ist natürlich auch kein schönes Leben, finde ich. Wenn man dann am Wochenende was länger aufeinander hutscht oder am Samstagabend Fernsehprogramm, dann ich will ihr auch was gönnen, ne? Aber wenn sie dann auf einen Quatsch wieder gucken will, da der Rosamunde Pilcher so zeigt, irgendwann ist auch gut bei mir. Ne? Also, du bist aber auch so ein Pascha, ne? Kommt mir ja so vor. Ja, im Prinzip, man nimmt immer das mit, was man von der elterlichen Erziehung so mitkriegt. Ja, ne? Man kann sich aber auch verändern. Du bist ja kein alter Mann. Ich bin bereit, mich zu verändern, aber irgendwie, ich muss auch sehen, dass die andere Seite sich bereit ist, für mich zu ändern. So. Dann mache ich alles. So, und das ist genau der richtige Punkt. Horst, ihr seid der Klassiker für eine Eheberatung. Ihr müsst zu einer Eheberatung gehen. Das müsst ihr machen. Ja, dann habe ich das von dem Alter, sagt die, jeden Scheiß mit deiner Eheberatung. Na, da meinte, das interessiert die ja nicht. Ja, aber dann jetzt ganz im Ernst mal, dann ist ja die Frage, wie soll es weitergehen? Auch die Frage an dich, willst du so weiterleben oder sagst du denn irgendwann, nein, ich kann nicht, dann lass uns trennen? Also ich kann nicht, das geht mir an den Nerven, die ganzen, da hat man auf der Arbeit den Zirkus mit den ganzen auszubilden und dann kommt man heim und dann dennoch Zirkus. Ja. Irgendwo muss es doch einen Ruhepol geben, ja, ne? Genau, das ist ja auch der Sinn einer Beziehung, dass man da einen Ruhepol Pol findet. Es wird ihr ja genauso an die Nerven gehen. Deswegen tut ihr euch ja beides im Moment nichts Gutes. Und so eine Eheberatung wäre wirklich gut, dass zumindest mal ihr an einem Tisch sitzt mit einer neutralen Person zusammen und dass man die Karten auf den Tisch legt. Vielleicht kommt dabei heraus, dass die Ehe kaputt ist. Ja. Aber dann ist das zumindest richtig ordentlich besprochen worden. Ich meine, da können wir noch mal was flicken. Man muss es wenigstens probieren, weil ich habe nicht umsonst seit Jahren zu Hause und alles. Ich kann mich nicht immer so schnell umstellen dann auf eine neue Frau. Ja, du musst ja nicht gleich eine neue Frau haben, du kannst ja dann vielleicht mal ein bisschen alleine sein. Ja, aber das ist, alleine sein ist auch nichts. Nee, aber du alter Pascha willst ja, dass man dir die Ravioli sofort schön kocht dann hier. Nee, eben nicht, ich will ja keine Ravioli. Ja, Ravioli, ne? Frisch gekocht schon. Ja, aber hör mal, wenn man doch daheim ist, ne? Ich kann das ja, sah doch ein bisschen Zirkus, weil sie ist auch so übergewichtig, dann da hat man auch Probleme, ne? Aber sie hat doch den ganzen Tag Zeit, ein bisschen was vorzubereiten. Also, Horst, du kommst ja aus dem Rheinischen, ne? Ich höre es am Dialekt. Ja, Rheinland, wir sind eigentlich eine Ecke, mir zwei. Sehr gut. Also aus dem Kölner Raum kommst du. Ja. Sehr gut. So, hier gibt es eine ganze Menge sehr guter Beratungsstellen. Du kriegst aber wie ist das denn finanziell da? Was kostet sowas? Nee, da gibt es welche, die kosten gar nichts. Die sind, da kannst du so als Beratung hingehen. Zur Beratung hingehen. Vielleicht ist da einer. Natürlich, gibt es auch. Ja. Du kriegst jetzt von uns Adressen an die Hand und dann legst du deiner Frau das wirklich nahe und sagst, bitte lass uns das zusammen versuchen, weil sonst geht das nicht mehr mit uns weiter gut. Sie soll auch ein bisschen was in die Waagschale legen. Ja. Versuche sie wirklich da, du musst sie ja gar nicht bedrängen, sondern ihr das auch sachlich zu erklären, dass dir auch daran gelegen ist, das Ding vielleicht zu flicken noch. Und wenn es nicht mehr funktioniert, aber damit man auch klar weiß, warum es nicht funktioniert. Ja, man hat sich ja mal irgendwann nicht gerade aus Trotz geheiratet, ne? Da war ja schon ein bisschen was im Spiel. So, genau, das glaube ich dir ja auch. Muss man die verwelkten Blumen noch ein bisschen düngen, vielleicht kommt ja noch was. vielleicht. Also manchmal funktioniert das mit ein bisschen Dünger funktioniert das. Lieber Horst, du legst auf, wirst von Sabine zurückgerufen. Ja, gern, aber heute nicht mehr, weil doch. Ich wollte jetzt nicht ins Bett gehen. Achso, also das dauert jetzt vielleicht 3-4 Minuten, dann ruft sie dich an. Weißt du was, so lange bleibe ich noch wach für die liebe Sabine. Genau, du wirst dich sehr gut mit ihr unterhalten können, bin ich ganz sicher. Gerne. So. Lieber Horst, alles Gute und viel Glück und ich hoffe, dass sich das wieder einrenkt bei euch. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschö. Tschüsschen. Tschüss. So ihr Lieben, Hinweis nochmal auf morgen. Morgen heißt unser Thema Luxus. Ich möchte mit euch reden über materiellen Luxus und über immateriellen oder nicht materiellen Luxus. Wer von euch lebt sehr luxuriös? Was ist für euch überhaupt Luxus? Vielleicht habt ihr eine Form von Luxusvorstellungen, die andere nicht so haben. Vielleicht seid ihr sehr schwer krank und habt die Sehnsucht, noch einen Spaziergang an der Nordsee zum Beispiel zu machen. Das wäre für euch Luxus, wenn ihr uns davon erzählen wollt, sehr gerne. Und habt ihr vielleicht schon Luxus verloren? Vielleicht wart ihr mal sehr reich, sehr wohlhabend und habt alles verprasst oder verspielt oder verzockt, ich weiß es nicht. Und wenn ihr uns davon erzählen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr Luxus. Das ist unser Thema morgen. Und hier ist Lena, die ist 21. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen. Hallo Lena, um was geht's bei dir? Also es geht darum, ich bin seit über ein Jahr mit meinem Freund zusammen. Ja. Und vor über ein Jahr im Sommer, als er in Urlaub gefahren ist, haben wir uns getrennt, weil es gab viel Streit und meine Eltern waren dagegen. Ich habe als ihr in Urlaub gefahren seid? Nee, er ist in Urlaub gefahren. Ja. Und kurz davor haben wir uns getrennt. Ja. Ja. Und einen Tag davor, glaube ich. Hm. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Periode ausgeblieben ist und dass ich halt die Tage habe, dass ich schwanger geworden bin, ungewollt. Wir haben beide verhütet, aber ich bin trotzdem schwanger geworden. Dann habe ich mich dafür entschieden, abzutreiben. Das war auch so schwer, die Entscheidung für mich. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Nein, das ist das Problem. Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen und bis heute noch nicht mit ihm gesprochen. Das war vor einem Jahr. Ja. Und, aber du bist getrennt jetzt von ihm, oder wie? Nein. Ihr seid danach dann wieder zusammengekommen? Ja, nach dem Urlaub sind wir wieder zusammengekommen. Und, ach, du bist jetzt wieder seit einem Jahr mit ihm zusammen und er weiß nichts von der Abtreibung? Nein, er weiß es nicht. Warum hast du es ihm nie erzählt? Weil ich weiß, dass wenn ich das ihm erzähle, dass er Schluss machen würde. Warum hast du ihn denn damals nicht informiert, als du gemerkt hast, dass du schwanger bist? Wir haben vor langer Zeit mal darüber geredet und er hat mir gesagt, dass er sowas abartig findet und sowas und solche Menschen nicht verstehen würde. Und die abtreiben? Ja, die, also er findet die Menschen abartig, die abtreiben. Genau, er versteht das nicht und er würde sowas nie akzeptieren bei seiner Freundin und er würde sofort Schluss machen. Und warum hast du denn dann abgetrieben? Ja, ich bin Studentin, das war ja vor einem Jahr und das bin ich immer noch. Und ich arbeite zwar nebenbei, aber es würde niemals reichen, um mein Kind großzuziehen. Meine Eltern, die würden mir niemals helfen und er war damals arbeitslos. Also ich habe keinen Ausweg gesehen. Also ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Mhm. Ein Kind aufziehen ohne Geld. Ohne einen festen Job. Es gibt ja gerade nun in unserem Land so viele Beihilfen und Zuschüsse. Bereust du das heute? Oder sagst du, das war schon schlüssig für mich und mein Leben? Das war in Ordnung, dass ich das so entschieden habe? Also am Anfang hatte ich schon so ein bisschen wie was wie Selbsthass. Also, weil ich das einfach, ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich einfach einen Menschen umgebracht habe. Ich hatte so das Gefühl. Ich hatte aber auch psychologische Beratung und es hat mir wirklich gut getan, weil es war wirklich sehr schwierig für mich, weil danach das Studium ging ja weiter. Und wie gehst du heute damit um? Ja. Ich bin sehr emotional. Wenn ich sowas höre oder darüber zu reden, fällt mir wirklich sehr schwer. Ich wundere mich sehr, das war ja dann offensichtlich mal ein Typ, der dann zu dem Kind gestanden hätte. Ich höre ja hier ganz oft genau das Gegenteil, dass die Männer sich davon machen und die wollen davon nichts hören. Ja. Das macht ihn ja sympathisch, dass er das gemacht hat. Ja, aber das Problem ist ja auch, dass er keine Ausbildung hat und keinen festen Job. Und, Und das war so engagiert, so was anging. Ja, und das belastet dich jetzt auch sehr in der Beziehung, dass du dieses Geheimnis mit dir herumträgst. Ja, vor allem, er hat mir ja vor kurzem einen Antrag gemacht und ich habe auch Ja gesagt, aber ich bin mir jetzt langsam nicht mehr so sicher, weil er hat sich eine Wohnung besorgt für uns beide und schon alles mit Möbeln, alles. Ach so, also ein Antrag, dass er dich heiraten möchte. Ja, genau. Also da kann ich dir nur ganz klar sagen, Lena, wenn ihr jetzt diesen großen Schritt machen wollt und ihr auch heiraten wollt, eventuell, dann musst du ihm alles sagen. Diese Vergangenheit wird dich sonst immer wieder einholen und dich so belasten. Es ist ja ohnehin schon so, dass du dich viel damit beschäftigst. Und wenn du dann auch noch mit so einer Lüge in eine Ehe gehst, oder mit einer, was heißt Lüge, also mit diesem Geheimnis, sagen wir so, in die Ehe gehst, halte ich das nicht für klug und nicht für gut für dich. Ich bin mir auch nicht mehr mit der Ehe so überhaupt ganz sicher, weil wenn meine Eltern so komplett dagegen und sind, weil sie haben ja gesagt, dass sie den Kontakt abbrechen würden, wenn ich mit ihm... Ach so. Ja. Was haben deine Eltern denn gegen ihn? Einfach, weil er einfach, für sie ist er einfach total schlecht. Die machen ihn auch immer runter, ich hatte es ihm vorgestellt habe, und schlecht und... Was empfindest du denn, wenn du ganz tief in dich hineinschaust, ganz ehrlich, was empfindest du denn für ihn? Ja, ich liebe ihn, auf jeden Fall. Aber ich habe Angst, dass ich das dann irgendwann bereue, ihn zu heiraten. Ja, gut. Also man muss ja auch noch nicht, wie alt ist er? Er ist 29. Ja, du bist 21, da muss man ja auch noch wirklich noch nicht heiraten. Das kannst du ja noch... Ja, das ist ja das Problem. Er möchte unbedingt, ich habe gesagt, ja, lass uns doch warten. Und ich wollte ihn nicht verlieren, deswegen habe ich auch Ja gesagt. Nee, das würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. Wenn du noch nicht heiraten willst, willst du noch nicht heiraten. Punkt aus. Da kann er nur wirklich, muss er darauf Rücksicht nehmen. Ja. Die andere Sache ist, wenn du weiter mit ihm eng verbunden sein willst, in einer tiefen Liebe auch, finde ich, dass du mit ihm über die Vergangenheit reden solltest. Lena, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich möchte unbedingt, dass wir dich nochmal zurückrufen dürfen, dass du nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Vielleicht auch nochmal ein paar Sachen zur Hilfe, was die Vergangenheit anbelangt. Seelisch. Okay, gut, Lena, du liegst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. In der Technik Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema Luxus. Ich möchte mich mit euch über materiellen und nicht materiellen Luxus unterhalten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer. Schöne gute Nacht.